Take a in die Fresse. Aussehen oder Charakter? Natürlich Aussehen. Denkst du, der Charakter lutscht mein Schwanz, oder was? Freu dich. Ha ha ha ha ha ha ha ha!